Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir hatten so viel vorbereitet heute, aber ja, unser Studio und Biscuit hat gerade unsere ganzen Notizen gefressen. Ja, da brauchst du gar nicht so gucken. Jetzt guckt er mich hier ganz vorwurfsvoll an. Biscuit, geh mal auf deinen Platz. Ja, Biscuit ist ein kleiner Ciao-Ciao, der fällt nicht so auf, aber der ist... Ja, ich rede über dich. Der ist total frech, aber auch lieb, ne? Wie gesagt, er hat gerade unsere Aufnahmen, unsere Notizen gefressen und ja, dann müssen wir nochmal etwas improvisieren, so wie wir es eigentlich immer tun. Und ja, das Wetter ist fantastischerig, es ist richtig herrlich draußen und... Jetzt ist Schluss. Kleinen Moment. Jetzt geh auf deinen Platz. Auf deinen Platz. ja, schon wieder den Faden verloren. Keine Ahnung. Also das Wetter ist auf jeden Fall, genau, das Wetter ist fantastischerig und ja, es geht in die letzte Woche und dann geht's wieder zurück nach Oldenburg und dann werden wir uns mal wieder den wichtigen Themen widmen und ja, hatten gerade Gruppengymnastik gehabt und in der Zeit hat unser Hund ja, unsere Aufnahmen gefressen. Also Entspannungsübungen und ja, da schlafe ich meistens bei ein. Jetzt erstmal eine Banane essen und dann bisschen schlafen, bisschen die Augen zu machen und dann mal gucken, was es so bringt, der Tag noch heute. Mal auf Facebook gucken, auf unserer Facebook-Seite Oldenburg, deine Stadt. Gar nicht zu verfehlen. Wir sind halt die mit den Oldenburg-Wappen, also es gibt nur eine Seite Oldenburg. Deine Stadt. Es gibt noch eine Seite, Oldenburg, unsere Stadt, aber die hat mit uns nichts zu tun, also die ist nur zweitklassig. Wir sind, ja, die Hauptseite bei Facebook, Oldenburg, deine Stadt. Und, da ist auch ein WhatsApp-Button, da könnt ihr uns drüber kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und so. Und ja, ich glaube, ich gehe erstmal mit Biscuit. Ja, wir gehen gleich raus, eben noch eine Runde Gassi gehen und dann, dann kommt er zu mir ins Bett und dann tun wir zusammen ein bisschen knuddeln. Ja, und erstmal, wie gesagt, oder habe ich es gesagt, habe ich es nicht gesagt, ich brauche erstmal was für meinen Blutzuckerspiegel und dann erstmal eine Banane essen. Ja, ich muss jetzt eh Schluss machen, weil der guckt mich so treu doof an. Ja, wir gehen jetzt kurz raus und dann tun wir knuddeln, ne? Ja, und dann essen wir unsere Banane. Also ich meine Banane, du dein Hundefutter. So, in diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Und bleibt uns gewogen. Ciao.